Er zieht den Trainingsanzug an, so fängt der Tag am frühesten an. Er steigt das Treppenhaus hinab, dabei wird ihm die Luft nicht knapp. Er klappert mit dem Schlüsselbund, sein steifes Bein geht nicht mehr rund. Er schließt ja nur die Haustür auf, dann steigt er schwerer wieder rauf. Der Briefträger kommt sonst nicht rein, ansonsten öffnet hier kein Schwein. Bald kommt er oben wieder an, dann ist er ein zufriedener Mann. Er legt sich noch einmal ins Bett, das ist am Rentnerleben nett. Ein kleiner Mann wie tausend Mann, der große Sprüche kloppen kann. Zwei Kriege kriegen ihn nicht tot, kein Herrscher ihn zum Idiot. Kein großes Los machte ihn reich, kein Unglück seinen Panzer weich. Dort, wo die Welt am engsten ist, da sinkt der große Lebenslist. Beton und Mietskasernenlust, voratmet seine Brust. Die Frau brüht Kaffee oder Tee, die DDR tat ihm nie weh. Die macht ihn zuverlässig satt und weiß auch, was sie an ihm hat. Am kleinen Mann von überall, der ist auf jeden Fall ihr Fall. Er kam auf Arbeit nie zu spät, er schützt den Staat, wo es nur geht. Vom Kapital kennt er das schon, die DDR macht Schnitt davon. Die Menschen, die sie selbst erzieht, singen nicht so gern das Preußenlied. Die nehmen es nicht so genau wie unser Mann und seine Frau. Ein kleiner Mann wie tausend Mann, der große Sprüche kloppen kann. Er kam vom Lande in die Stadt, kein Menschenchaos macht ihn satt. Da wo Millionen hungrig sind, zeugt er geschwind sein drittes Kind. Sein Optimismus ist gelacht, dennoch, er hat ihn stark gemacht. Zwei Kriege kriegen ihn nicht tot, kein Herrscher ihn zum Idiot. Die Kindheit, da vergisst er nie, die absolute Hierarchie. Von Vater, Mutter, Amtsperson, der Kleinste war der ärmste Klon. Respekt muss sein, spricht er noch heute, das gilt doch wohl für alle Zeit. Wenn kein Respekt ist, was ist dann? Die Kriege fingen trotzdem an. Was ist eigentlich ohne den Respekt, wenn keiner mehr seinen Zorn versteckt? Wenn jeder seine Meinung sagt und auch noch nach der Antwort fragt, dann fängt vielleicht was Neues an, das man auch nicht voraussehen kann. Ein kleiner Mann wie tausend Mann, der große Sprüche klappen kann. Zwei Kriege kriegen ihn nicht tot, kein Herrscher ihn zum Idiot. Kein großes Los machte ihn reich, kein Unglück seinen Panzer weich. Dort, wo die Welt am engsten ist, da sind der große Lebenslist. Beton und Mietskasernenlust, wo atmet seine Brust. Er hat auch große Not erlebt, der Hunger hat den Bauch verdreht. Familie wurde selten satt und jetzt und hier, wo er es besser hat, da soll er unzufrieden sein? Was Dümmeres fiel ihm nicht ein. Die Nazis waren ein Schweinebund, darum kam er nicht auf den Hund. Er hat sogar noch wen versteckt und Glück gehabt und nicht entdeckt. Mehr konnte er nicht dagegen tun, er hat nicht mehr Schuld als sein Huhn. Die Kriege fangen andere an, dafür ist er ein kleiner Mann. Ein kleiner Mann wie tausend Mann, der große Sprüche kloppen kann. Zwei Kriege kriegen ihn nicht tot, kein Herrscher ihn zum Idiot. Kein großes Los machte ihn reich, kein Unglück seinen Panzer weich. Dort, wo die Welt am engsten ist, da sind der große Lebenslist. Beton und Mietskasernenlust, wo atmet seine Brust. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Hey, wer hat Angst vor so einem Mann? Hey, wer hat Angst vom kleinen Mann? Hey, wer hat Angst und stellt sich tot? Ist ewig brav, als mal in Not.